Aufgabe 4a und b. Also, Mirek, was brauchen wir für die Renovierung? Tja, mal sehen. Einige Werkzeuge kann ich auch mitbringen. Ich habe doch so einiges gesammelt in der letzten Zeit. Nun, zunächst brauchen wir natürlich einen Tapeziertisch und auch einen Eimer, eine Leiter und das übliche Werkzeug. Den Tisch und die Leiter kann ich aber mitbringen. Sehr gut. Ein bisschen Werkzeug habe ich aber auch. Schraubenzieher, Hammer, Zangen und so weiter. Aber am besten schreibe ich auf, was ich noch kaufen muss. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch immer, damit ich nichts vergesse. So, dann gehen wir erst einmal die Werkzeuge durch. Für die Vorbereitung der Wände brauchen wir unbedingt einen Spachtel und eine Glättkelle. Kauf diese am besten neu, du wirst sie auch später noch brauchen. Ich habe natürlich eine große Wasserwaage, einen Zollstock und ein Cuttermesser. Gut, das habe ich aufgeschrieben. Soll ich auch eine große Folie zum Abdecken besorgen? Und Klebeband? Das brauchst du nicht, davon habe ich noch genug. Als ich vor einem Monat Marina beim Renovieren geholfen habe, ist sehr viel Abdeckfolie und Abdeckkreppband übrig geblieben. Das bringe ich mit. Aber kauf doch bitte unbedingt noch einen großen Kleisterquast und eine Tapezierrolle. Hol auch eine Tapezierbürste. Tapezierbürste. Und wo bekomme ich das am besten? Im Baumarkt am Heinrichplatz. Wenn du etwas nicht findest, dann frag das Personal dort. Die Verkäufer sind alle sehr hilfsbereit. Das hoffe ich. Noch kenne ich mich nicht so gut aus mit all dem Werkzeug. Was ist denn mit Pinseln? Ach, Pinsel, da habe ich noch genug. Kleine und auch große Pinsel, schon notiert. Außerdem habe ich noch zusätzlich zum Cuttermesser ein Tapeziermesser und ich bringe auch eine Tapezierschiene mit. Die ist sehr wichtig, damit wir die Tapeten sauber abschneiden können. Das klingt super. Du hast ja schon eine ganze Menge Werkzeug. Da brauche ich ja kaum noch was zu kaufen. Václav, freu dich nicht zu früh. Jetzt kommen wir zu den Materialien. Aber schreib vorher noch die Gummiwalze auf, die hatte ich vergessen. Und bring am besten auch noch einen Nahtroller mit. Den brauchen wir für ein sauberes Andrücken der Tapetenränder. Gut, habe ich notiert. Und was brauchen wir nun für das Tapezieren? Doch sicher die Tapete? Du Witzbold, natürlich die Tapete. Lass dich dafür im Baumarkt beraten und schau dir die verschiedenen Tapeten im Baumarkt an. Am billigsten wäre wahrscheinlich eine Raufasertapete. Andererseits ist eine Fließtapete viel leichter an die Wand zu bringen. Vielleicht findest du sogar ein gutes Angebot für Fließtapeten. Da bin ich aber gespannt auf das Angebot dort. Ich lasse mich überraschen. Und was soll ich noch holen? Also, wir brauchen natürlich auch den Tapetenkleister. Aber das hängt davon ab, für welche Tapete du dich entscheidest. Es gibt nämlich einen anderen Kleister für die Fließtapete. Schau dir dort alles an und frag dann den Verkäufer nach dem passenden Kleister. Ach, und vergiss die Spachtelmasse nicht. Spachtelmasse? Wofür brauchen wir die denn? Na, mit der Spachtelmasse müssen die vielen kleinen Löcher und Unebenheiten in den Wänden ausgebessert werden, bevor wir tapezieren. Das ist wichtig, damit wir die Tapete an eine saubere, glatte Wand anbringen können. Und frag auch nach Schleifpapier. Alles klar, das mache ich. Du bist der Meisterhandwerker, du kennst dich aus. Noch nicht. Ich muss zuerst noch meine Ausbildung abschließen und dann sehen wir weiter. Aber Václav, sei aufmerksam im Baumarkt. Hör gut zu und pass auf, dass du nichts vergisst. Kein Problem, das wird alles wunderbar laufen, ich bin sicher. Aber sag mal, Mirek, wie viele Tapetenrollen und wie viel Kleister soll ich überhaupt kaufen? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Da müssen wir erst einmal die Wandfläche der beiden Zimmer ausmessen und ausrechnen und dann die Anzahl der Rollen berechnen. Also, fangen wir am besten mit dem Wohnzimmer an.